Меня зовут Ирина Владимировна Опфер. Я родилась 22 мая 1963 года в Норильске. Это находится на севере Сибири, в России. Heiße Ирина Владимировна Опфер. Und ich bin am 22. Mai 1963 in Norilsk geboren. Das liegt in Nordsibirien, im Russland. Самое важное для меня на сегодня – чтение русских книг, которые помогают людям найти себя в жизни, раскрыться как личность, оставаться здоровым душевно и телесно на долгие годы. Ich spreche Russisch und Deutsch. Besonders Russisch in meinem Leben sind die Bücher, die ich gerne lese. Darin geht es um ganzheitliche Gesundheit und Selbstverwirklichung. Zu diesen Themen gebe ich auch Kurse auf Russisch. Мои ассоциации с Родиной связаны со словами «Родина», «Москва», «Мама», «Природа», «Церкви», «Душа», «Березы», «Красота», «Широта», «Поля», «Гордость», «Грусть». Mein Gedicht über Heimat. Heimat, Moskau, Mutter, Natur, Kirchen, Seele, Birke, Schönheit, Weite, Felder, Stolz, Mitleid. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет казак молодой. О чем, дева, плачешь, о чем, дева, плачешь, о чем, дева, плачешь, слезы горькие льешь. А как мне не плакать, а как мне не плакать, а как мне не плакать, слез горьких не лить. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Не морозь меня, моего коня. В ополе березонька стояла, в ополе кудрявая стояла, люли-люли стояла, люли-люли стояла. Что стоишь, качаясь, красная рябина? Голову склонила до самого тына, голову склонила до самого тына. Как же мне, рябине, к дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться и качаться. Тонкими ветвями я б к нему прижалась и с его листвою день и ночь шепталась, и с его листвою день и ночь шепталась. Но нельзя рябине к дубу перебраться, знать, судьба такая, век одной качаться, знать, судьба такая, век одной качаться. Aber alle, fast alle Lieder sind über Bäume. Das ist wie Menschen. Jeder Baum ist wie ein Mensch. Und diese Lieder sind so wie Weiblichkeit und Männlichkeit und so. Das ist ein Lied über zwei Bäume. Und ein Baum ist Frau und der zweite Baum ist Mann, und aber sie stehen auf verschiedenen Seiten von Fluss, und Frau will zum Mann, und sie erzählt, dass sie könnte mit ihm zusammenstehen und die ganze Zeit über alles sprechen. Aber sie darf nicht um andere Seite. Und das ist, sie bleibt für immer allein und sie leidet. Ich habe zwei Koffer gemacht. Eine heißt Spätsommer, Herbst und zweite heißt Winter. Mit erster Koffer wollte ich zeigen Weisheit und innere Kraft die Leute, die in Russland wohnen. Alle Farben sind tief, rot, schwarz, gold, kackegrün, die Symbol der Reife. Und der zweite Koffer heißt Winter und zeigt russische Seele. Es ist blau und weiß. Zärtlichkeit der russischen Leute und Reinheit. Im Koffer Spätsommer, Herbst sind die Sachen aus Gold, aus verschiedenen Städten des Goldenen Rings. Diese Städte sind im Zentrum Russland und heißen Gorodets. Da sind die Holzstücke mit sehr, sehr guten und schönen Bildern aus russischem Leben. Und gibt es viele Sachen, die kann man benutzen. Das für Ringe, für Essen und kann man auch die Küche benutzen, diese Salfetten. Da heißen Gorodets, Хохлама und eine Dorf Жостово. Die machen alle Sachen auch für die Küche. Und das machen Alltag sehr schön. Und zweiter Koffer sind Geschirr von einem Dorf auch. Und das heißt Gjel. Die benutzen weiß und blau. Das ist ein Porzellan. Die machen nicht nur Alltagssachen, sondern Sachen, die benutzen sie jeden Tag. Aber jedes Stück macht Freude und macht Erinnerung von Russland.